Erster Samuel sagte zu ganz Israel, dass er ihren Wunsch erfüllt und ihnen einen König gegeben hat, wie sie es von ihm verlangt hatten. Zweiter, der König wird euch nun führen. Ich bin alt geworden, und meine Söhne sind bei euch. Aber ich habe euch mein ganzes Leben lang, von meiner Jugend bis heute, ehrlich gedient. Dritter, hier bin ich, sagte Samuel. Klagt mich vor dem Herrn und seinem Gesalbten an. Habe ich jemandem einen Ochsen oder Esel weggenommen? Habe ich jemanden unterdrückt oder ihm Unrecht getan? Habe ich von jemandem Geld oder Geschenke angenommen? Wenn ja, dann sagt es, und ich werde es euch zurückgeben. Vierter, sie antworteten, du hast uns nicht unterdrückt, uns kein Unrecht getan und von niemandem etwas angenommen. Fünfter, dann sagte er zu ihnen, der Herr ist heute Zeuge gegen euch, und sein Gesalbter ist auch Zeuge, dass ihr nichts Falsches an mir gefunden habt. Sie riefen, ja, das stimmt. Sechster, Samuel sagte zum Volk, der Herr ist Zeuge, der Mose und Aaron eingesetzt und eure Vorfahren aus Ägypten geführt hat. Siebter, nun kommt her, sagte Samuel, damit ich vor dem Herrn mit euch spreche und euch an all die guten Taten erinnere, die er für euch und eure Vorfahren getan hat. Achter, als Jakob nach Ägypten kam, wurden eure Vorfahren von den Ägyptern schlecht behandelt. Da riefen sie zum Herrn, und der Herr sandte Mose und Aaron, die eure Vorfahren aus Ägypten führten und ihnen dieses Land zum Wohnen gab. Neunter, aber sie vergaßen den Herrn, ihren Gott. Deshalb gab er sie in die Hand ihrer Feinde, Sisera, den Heerführer von König Jabin aus Hazor, die Philister und den König von Moab, damit diese sie angriffen. Zehnter, da riefen sie zum Herrn und sagten, wir haben gesündigt, weil wir den Herrn verlassen und den Baalen und Astarten gedient haben. Befreie uns jetzt aus der Hand unserer Feinde, dann werden wir dir dienen. Elfter, dann sandte der Herr Jerubbaal, Barak, Jephtha und Samuel. Er befreite euch aus der Hand eurer Feinde ringsum, so dass ihr sicher leben konntet. Zwölfter, als ihr aber saht, dass Nahas, der König der Ammoniter, euch angriff, sagtet ihr zu mir, nein, ein König soll über uns herrschen. Dabei war doch der Herr, euer Gott, euer König. Dreizehnter, nun, hier ist der König, den ihr gewählt habt, der Herr hat ihn über euch eingesetzt. Vierzehnter, wenn ihr den Herrn fürchtet, ihm dient, auf seine Stimme hört und seinen Befehlen nicht widersprecht, und wenn sowohl ihr als auch der König, der euch regiert, dem Herrn, eurem Gott, gehorsam seid, dann wird es euch gut gehen. Fünfzehnter, wenn ihr aber der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen Befehlen widersprecht, dann wird der Herr gegen euch und euren König sein. Sechzehnter, nun kommt her, sagte Samuel, damit ihr Zeugen des großen Wunders seid, das der Herr vor euren Augen geschehen lässt. Siebzehnter, ist jetzt nicht Weizenernte, fragte Samuel. Ich werde den Herrn bitten, dass er Donner und Regen schickt. Dann werdet ihr erkennen und verstehen, wie schlimm es war, dass ihr einen König verlangt habt, denn das war in den Augen des Herrn ein großes Unrecht. Achtzehnter, Samuel rief den Herrn an, und der Herr sandte an diesem Tag Donner und Regen. Das Volk bekam große Angst vor dem Herrn und vor Samuel. 19. Da bat das ganze Volk Samuel, bitte den Herrn, deinen Gott, für uns, deine Diener, damit wir nicht sterben. Denn zu all unseren Sünden haben wir jetzt auch noch das Unrecht begangen, einen König zu fordern. 20. Samuel antwortete dem Volk, habt keine Angst. Ihr habt zwar dieses Unrecht getan, aber hört nicht auf, dem Herrn zu folgen, sondern dient ihm von ganzem Herzen. 21. Folgt nicht nutzlosen Götzen, die euch nicht helfen und nicht retten können, weil sie selbst nicht sind. 22. Denn der Herr wird sein Volk wegen seines großen Namens nicht verlassen. Es hat ihm gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. 23. Auch ich werde nicht aufhören, für euch zu beten, denn das wäre eine Sünde gegen den Herrn. Stattdessen werde ich euch den guten und richtigen Weg zeigen. 24. Fürchtet nur den Herrn und dient ihm treu von ganzem Herzen, denn seht, wie Großes er für euch getan hat. 25. Wenn ihr aber Böses tut, werdet ihr und euer König vernichtet werden.